Grillenfänger streicht um das Haus. Der Tag ist aus, die Ängste kommen näher. Sie stellen sich größer, krallen sich zäher in der Seele fest. In deinem Traum geäst. Manchmal ist es bis zum anderen Ufer der Nacht wie ein lichtloser Tunnel, ein nicht enden wollender Schacht. Ich bring dich durch die Nacht, ich bring dich durch die raue See. Ich bring dich durch die Nacht, ich bringe dich von Luft nach Lee. Ich bin dein Lotse, ich bin dein Mann. Bin deine Schwester, lehn dich an. Ich bin der Freund, der mit dir wacht. Ich bring dich durch die Nacht. Alles erscheint dir schwerer, bedrohlicher und hoffnungsleerer mit der Dunkelheit. Kommen aus dunkler Zeit ferne Erinnerungen. Die Nacht wispert mit tausend Zungen, sie sind alle aus. Du bist allein zu Haus. Mit deiner stummen Verzweiflung und dem Knistern im Parkett und als einziger Trost das warme Licht des Radios an deinem Bett. Ich bring dich durch die Nacht, ich bring dich durch die raue See. Ich bring dich durch die Nacht, ich bringe dich von Luft nach Lee. Ich bin dein Lotse, ich bin dein Mann. Bin deine Schwester, lehn dich an. Ich bin der Freund, der mit dir wacht. Ich bring dich durch die Nacht. Los, versuch zu schlafen. Ich bring dich sicher in den Hafen, dir kann nichts geschehen. Wolfsmann und böse Feen sind nur ein Blätterreigen. Vom Fenster der Wind in den Zweigen im Kastanienbaum. Ein böser Traum. Es nicht mag wiederzukommen, bis der neue Tag beginnt. Lass los, ich halte dich fest, ich kenn den Weg aus dem Labyrinth. Ich bring dich durch die Nacht, ich bring dich durch die raue See. Ich bring dich durch die Nacht, ich bringe dich von Luft nach Lee. Ich bin dein Lotse, ich bin dein Mann. Bin deine Schwester, lehn dich an. Ich bin der Freund, der mit dir wacht. Ich bring dich durch die Nacht. Ich bring dich durch die Nacht.